und ist schon spät am Abend. Ich habe ein bisschen gelesen und da ist mir auch glatt ein Märchen in den Schoß gefallen. Keiner weiß, von wem das Märchen ist, aber es heißt vom dicken, fetten Pfannkuchen. Es waren einmal drei alte Weiber, welche gern Pfannkuchen essen wollten. Da gab die erste ein Ei dazu her, die zweite Milch und die dritte Fett und Mehl. Als der dicke, fette Pfannkuchen fertig war, richtete er sich in der Pfanne in der Höhe und lief den drei alten Weibern weg und lief immer zu und lief katappa, katappa in den Wald hinein. Da begegnete ihm ein Häschen, das rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen.« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Weibern weggelaufen und soll dir, Häschen Wippschwanz, nicht entwischen?« und lief katappa, katappa in den Wald hinein. Da kam ein Wolf angelaufen und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen.« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Weibern weggelaufen und Häschen Wippschwanz und soll dir, Wolf Dickschwanz, nicht entwischen?« und lief katappa, katappa in den Wald hinein. Da kam ein Reh herzugesprungen und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen.« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Weibern weggelaufen, Häschen Wippschwanz, Wolf Dickschwanz und soll dir, Reh Blitzschwanz, nicht entwischen?« und lief katappa, katappa in den Wald hinein. Da kam eine Kuh herbeigerannt und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen.« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Weibern weggelaufen, Häschen Wippschwanz, Wolf Dickschwanz, Reh Blitzschwanz und soll dir, Kuh Schwippschwanz, nicht entwischen?« und lief katappa, katappa in den Wald hinein. Da kam eine Sau dahergefegt und rief: »Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen.« Der Pfannkuchen antwortete: »Ich bin drei alten Weibern weggelaufen, Häschen Wippschwanz, Wolf Dickschwanz, Reh Blitzschwanz, Kuh Schwippschwanz und soll dir, Sau Kringelschwanz, nicht entwischen?« und lief katappa, katappa in den Wald hinein. Da kamen drei Kinder daher. Die hatten keinen Vater und keine Mutter mehr und sprachen: »Lieber Pfannkuchen, bleib stehen, wir haben noch nichts gegessen den ganzen Tag.« Da sprang der dicke, fette Pfannkuchen den Kindern in den Korb und ließ sich von ihnen essen.